Liebe Freunde, verehrte Feinde, die Zeit rennt uns davon. Ich weiß das, wissen wir alle. Anstatt die Welt samt Bufo zu verbessern, will ich mich nur um ein Thema kümmern. Themen bündeln und Themen bereitstellen. Jetzt sofort. Für alles andere habe ich nach den Wahlen im September genug Zeit. Ich trete jetzt nur an, um ab morgen eine Sache zu fixen, die mir Schmerzen bereitet. Die Pressearbeit ist zu oft unter aller Kanone. Ich halt's nicht mehr aus. Jeder wurschtelt hier und da was, keiner liest, keiner findet's und keiner verteilt's und keiner schnappt's auf. Und darum schreibt die Presse nur das, was sie gerade auf Twitter aufschnappt und wenn's ein Statement eines Satire-Accounts ist. Und daran wird sich auch nichts ändern, solange wir nichts Besseres liefern als unsere schmutzige Wäsche. Wir wissen alle, wir haben einen ganzen Schrank voll sauberer Wäsche. Gestärkt und ordentlich zusammengelegt nach Themen, machen wir doch endlich die Schranktüren weit auf. Jeder von euch weiß, dass wir viel mehr zu sagen haben und noch mehr zu liefern haben. Themen, Lösungen, Visionen, Ideen. Und darum werde ich dafür sorgen, dass dies endlich mal gebündelt und sichtbar wird, dass unser Rauschen konzentriert und vor allem laut hörbar wird. Ich werde dafür sorgen, dass es einen Infopool gibt, in den jeder reingucken kann, welche Elfmeter uns die anderen gerade vors Tor legen. Ihr müsst nur zielen, losrennen und den Ball versenken. Ich habe einen Plan, eine Mission und ich werde das jetzt einfach mal machen. Und ich bitte euch, lasst mich das jetzt mal machen. Mein Plan ist, ihr liefert hierhin und hier holt ihr euch ein Thema, eine Info und die Personen zum Thema. Motto, Themen- und Flügelübergreifend, Wahlkampfmunition liegt hier, holt sie euch. Finderlohn statt Sucherfrust. Stellt euch mal die Popcorn-Piraten vor, nur halt mit den neuesten Gates, Kungeleien und Absurditäten der anderen. Nochmal, Vollgas. Ich will euer Beispringer sein, nicht ein weiterer Beisitzer. Hier wurde schon genug ausgesessen. Ich bitte um euer Vertrauen. Mein Name ist Belze und ich will das machen, weil ich weiß, dass ich's kann. Danke.